Wir sind gut drauf, uns geht es gut. Haben alles, was wir brauchen, uns schläft doch nicht mehr fort. Was soll die Rennerei? Verlierst nur Luft dabei, setz dich mal hin und lau dich mal um. Das Leben ist an sich doch gar nicht mal so dumm. Ist alles in der Reihe und zack, fährst du dich frei. Von keinem Gift erzwungen, auf Fuß am Erden zu. Jeder ist so wie er ist, mag gut und mag beschiss. Einzigartig Mensch, eine Grad der andere Wind. Und jeder hat das Recht zu leben, wie er möchte. Doch so wie wir es machen, hat viel Leid auf der Welt nicht zu lachen. Doch fährt an Respekt, gibt sich vor Verantwortung gedrückt. Vergessen die Natur, vergessen jede Schwur. Globalisiert, diszipliniert, viel am Arsch geleckt und sich dann hochchauffiert. Doch denken wir, wir wären allein. Wären hier allein daheim, hinten noch vor, nicht des mehr vor. Und das System, das kann auf Dummheit nur bestehen und auf Ausbeuterei. Und wir lachen noch dabei, aber vor keinem Gift erzwungen, auf Fuß am Erden zu. Jeder ist so wie er ist, mag gut und mag beschiss. Ein einzigartig Mensch, denn gerade der andere Wind. Selber Mensch, dass du bist. Genauso ist der Recht. In der sogenannten Drittwelt fehlt nicht nur Geld, was Leiden da missfällt. Es so sind nicht gleichgestellt. Und sie singen, wir sind kaputt, mir ist nicht drin. Brauchen euch gar nicht zu wundern, wenn wir euch nicht mögen. Jahrzehntelang bezahlt und euch davon gehabt, wir fressen uns auf und labern uns zu. Aber das, was wir wirklich wollen, ist einfach Husaro. Wir kriegen das selber hin, wenn wir hier ständig sind. Weil von keinem Gift erzwungen, auf Fuß am Erden zu. Jeder ist so wie er ist, hey, mag gut und mag beschiss. Ein einzigartig Mensch, eine Grad der andere Wünsch. Von keinem Gift erzwungen, auf Fuß am Erden zu. Von keinem Gift erzwungen.